Nummer 1. Sie hören eine Information aus einem Gesundheitsmagazin im Fernsehen. Hier ist wieder Ihr Gesundheitsmagazin. Heute mit einer Frage von Regina aus Neukölln. Warum wird die Haut nach dem Waschen immer ganz rot? Nun, das kann daran liegen, dass Ihre Haut gegen chemische Stoffe, wie man sie in Seifen oder alkoholhaltigem Gesichtswasser findet, negativ reagiert. Benutzen Sie lieber milde Reinigungsmilch aus natürlichen Extrakten der Kokosnuss oder der Wüstenkakteen. Diese gibt es in Reformhäusern oder Apotheken. Sie sollten keine chemischen Produkte oder Präparate benutzen.